Zum Tag der Sonne schickte der Rat des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fongs dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Am 12. April wurde der Blumenkorb einem Mitarbeiter der betreffenden Branche übermittelt. An diesem Tag widmete der stellvertretende Ehrenvorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fongs, Seo Chol-gun, Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb.